Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moin zusammen, heute geht's um den Konstruktor. Notiert euch gleich mal, Konstruktoren stellen eine Schnittstelle zur Erzeugung von Objekten dar. Hashtag Unisprech. Aha. Was das zu bedeuten hat, erfahrt ihr jetzt. Was ist jetzt dieses Konstruktor? Ein Konstruktor ist im Prinzip eine besondere Methode, mit der man ein neu gebildetes Objekt in einen Anfangszustand versetzen kann. Das heißt, wir können Objekte gleich bei der Initialisierung mit Werten belegen. Ein Konstruktor wird dabei in eine Klasse geschrieben und ist wichtig dafür, dass ein Objekt überhaupt erzeugt werden kann. So ein Konstruktor sieht nämlich aus wie eine normale Methodendeklaration. Allerdings gibt es ein paar Eigenschaften, die beachtet werden müssen. Konstruktoren haben immer den Namen der Klasse und Konstruktoren haben keinen Rückgabewert. Außerdem kann eine Klasse entweder keinen, einen oder mehrere Konstruktoren besitzen. Haben wir keinen Konstruktor definiert, dann übernimmt das der Compiler für uns. Dann können wir aber auch keine Werte bei der Erzeugung eines Objekts übergeben. Bevor wir programmieren, was könnt ihr euch merken? Mit einem Konstruktor können wir neue Objekte in einen Anfangszustand versetzen. Dabei trägt der Konstruktor immer den Namen der Klasse und hat keinen Rückgabewert. Geben wir keinen Konstruktor an, wird er automatisch erstellt. Alright, alright. Wieso, weshalb, warum brauchen wir das jetzt? Schauen wir uns dazu mal die beiden Klassen aus dem vorherigen Video an. Wir hatten einmal die Klasse Schüler. In der haben wir Attribute wie Name, Alter, Klasse und so weiter erstellt. Daneben hatten wir noch unsere Klasse Schulhof, in der wir unsere Main-Methode reingezwiebelt haben. Mit newSchüler haben wir dann ein Objekt von der Klasse Schüler erzeugt. Was aber eigentlich passiert, ist, dass wir den Konstruktor Schüler aufrufen. Da wir aber keinen definiert haben, macht das der Compiler für uns, nennt man dann auch Default-Konstruktor. Der Konstruktor kommt in die Klasse Schüler. Schreiben wir den Default-Konstruktor von Hand, sieht das Ganze so aus. Schüler, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Ja, eigentlich so ziemlich nichts aussagend. Deswegen kann der Default-Konstruktor auch weggelassen werden. So ein Konstruktor ist aber dafür gedacht, Objekte mit Anfangszuständen zu versetzen. Gehen wir also nochmal zurück in die Klasse Schulhof. Nachdem wir ein Objekt erzeugt haben, besitzt der erste Schüler noch überhaupt keine Werte. Das haben wir dann in den darunterliegenden Zeilen gemacht. Hier haben wir die Attribute der Klasse Schüler mit Werten und Zeichen belegt. So ein Konstruktor kann uns dabei helfen, den Schritt gleich bei der Erzeugung des Objekts zu machen. Dazu müssen wir ihn dementsprechend mit Parametern versehen. Also jumpen wir mal wieder back in the class Schüler. Hier modifizieren wir mal den Konstruktor. Zuerst übergeben wir als Parameter einen String für den Namen und zwei Integer für das Alter und die Schulklasse. Dann müssen wir noch die Parameter den Attributen zuordnen. Also ordnen wir dem Attribut Namen unseren Parameter n zu, dem Attribut Alter den Parameter a und dem Attribut Klasse den Parameter k. Danach schließen wir den Konstruktor und können jetzt Objekte mit Anfangswerten erzeugen. In der Klasse Schulhof sehen wir, was passiert. Also switchen wir wieder dahin. Mann, langsam nervt's. Wir können jetzt unsere Wertzuweisung löschen und sie als Parameter reinschreiben. Ja, gut. Dann kommt jetzt hinter newSchüler in die Klammer der Name Jan, das Alter 17 und die Schulklasse 12. Und fertig ist der Lack. Wir merken uns, Konstruktoren helfen uns, Objekte mit Anfangszuständen zu belegen. Damit können wir ganz easy noch andere Schüler erstellen, ohne viel Zeilen schreiben zu müssen. Am besten ihr probiert selbst mal aus, ein paar Konstruktoren zu erstellen. Auch ist es möglich, mehrere Konstruktoren in eine Klasse zu schreiben. Was es da zu beachten gibt, findet ihr aber in den anderen Videos von uns. Auch sieht man manchmal Konstruktoren, die die this-Referenz verwenden. Damit signalisiert man, dass man sich auf die Instanzvariable bezieht. Hä? Was? Keine Angst, Freunde, dazu gibt es genügend Input auf unserer Lernplattform, checkt's mal ab. Aber vorher fassen wir nochmal zusammen. Ein Konstruktor ist eine Methode, die uns hilft, ein Objekt mit Anfangszuständen zu versetzen. Deklariert wird ein Konstruktor mit folgenden Eigenschaften. Er trägt immer den Namen der Klasse und er hat keinen Rückgabetyp. Eine Klasse kann entweder keinen, einen oder mehrere Konstruktoren besitzen. Besitzt sie keinen, wird automatisch beim Erzeugen des Objektes ein Default-Konstruktor erstellt. Wollt ihr jetzt noch mehr zum Thema Programmierung sehen, dann schaut mal auf unsere Internetseite vorbei. Die gibt's im Internet 2.0. Einfach thesimpleclub.de eingeben oder die App runterladen. Bis gleich!